Und wir ließen die Kinder Israels das Meer durchschreiten. Da verfolgten sie Pharaon und seine Heerscharen in Auflehnung und Übertretung, bis das, als er vom Ertrinken erfasst wurde, er sagte: Ich glaube, dass es keinen Gott gibt, außer dem, an den die Kinder Israels glauben, und ich gehöre nun zu den Allah-Ergebenen.